Also 14.12. in Bad Bevensen in Niedersachsen wurde eine geplante Unterkunft unter Wasser und in Brand gesetzt. Die Täterinnen verstopften mehrere Abflüsse und drehten die Wasserhähne auf. An einer anderen Stelle des Gebäudes legten sie demnach Feuer, das sich im Dachstuhl zu einem Schwelbrand entwickelte. 10.12. Eine 30-köpfige Gruppe stürmte in Jahnsdorf, Erzgebirge, auf einen mit Flüchtlingen besetzten Bus los, der zu einem neu errichteten Containerareal für Asylbewerber fuhr. Wie die Polizei mitteilte, blockierten die Angreifer das Fahrzeug und bewarfen es mit Gegenständen und Feuerwerkskörpern. Der Fahrer wurde verletzt, eine Scheibe des Busses ging zu Bruch. Die Betroffenen wurden in einem anderen Ort untergebracht. 9.12. Mehrere Flüchtlingskinder sind in einer Schule im sächsischen Wurzen von Mitschülern angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden 5 Kinder von einer Gruppe von 8-Klässlern bespuckt, mit Steinen beworfen, geschubst und in einer Tür eingeklemmt. Ein 9-jähriges Mädchen erlitt eine Knochenabsplitterung im rechten Arm. Die betroffenen Kinder werden demnach von ihren Eltern vorerst nicht mehr zur Schule geschickt, weil dort ihre Sicherheit in Frage stehe. Am selben Tag im südpfälzischen Herxheim hat es erneut in einer Einrichtung für Flüchtlinge gebrannt. Die 9 Asylbewerber und ihr Betreuer blieben unverletzt. Bereits Ende vergangener Woche war in Herxheim ein Brandanschlag auf eine andere geplante Asylbewerberunterkunft verübt worden. 2 Tage vorher. Im thüringischen Altenburg ist in der Nacht zum Dienstag in einem von 70 Flüchtlingen bewohnten Block ein Feuer ausgebrochen. 9 Betroffene wurden verletzt. 8, darunter ein Säugling, mussten wegen Rauchgasvergiftung tagelang in einer Klinik behandelt werden. 7.12., also am selben Tag. Vor Flüchtlingsunterkünften in den erzgebirgischen Kommunen Niederdorf und Thalheim haben Unbekannte in der Nacht Schweinsköpfe aufgespießt. Daneben hatten sie an 2 Bäume Plakate mit Hakenkreuzen gehängt. Die Bürgermeister der beiden Dörfer gehörten Ende November zu einer Delegation von Kommunalpolitikern, die bei einem Gespräch mit Angela Merkel ihre Sorgen und Befürchtungen zur Flüchtlingspolitik vortragen konnten. Die Bürgermeister hätten nach dem Gespräch Rückenwind verspürt, weil Merkel gesagt hat, es sei geplant, die Abschieberegelungen zu verschärfen. Ja, das sind so ein paar Sachen aus den letzten Tagen, überhaupt nicht vollständig. Im Grunde könnte man jeden Tag so eine Liste erstellen. So. Es gibt eben diese sozusagen punktuellen Attacken, dann gibt es aber auch in einigen Ortschaften so Zustände, die sich sozusagen so zu einem Dauerzustand entwickeln. Also zum Beispiel in Übigau, das ist ein Stadtteil von Dresden, oder in Einsiedel, das ist ein Stadtteil von Chemnitz, sind so eine Art Nazi-Gorlebens entstanden, so, also so quasi volksfestartige Atmosphären. So. Da blockieren die Rassistinnen so, oder haben blockiert die Zufahrten zu den jeweils geplanten Unterkünften mit Fahrzeugen und haben Nachtwachen aufgestellt oder Bürgerwehren. In Einsiedeln wurden sogar Waldwege mit gefällten Bäumen unpassierbar gemacht, damit da ja keine Geflüchteten hinkommen. Die Blockadeposten wurden dann von Helferinnen unterstützt mit Nahrung, Getränken, mit Zuspruch, Parteikader, zum Teil von der CDU und von der AfD, und Pegida-Leute sind da eben vorbeigekommen. Und nachdem es eben länger so eine Volksfeststimmung, zum Teil über Wochen gab, rund um diese Infostandpavillon, wurden dann mit der Räumung der Blockade in Übigau auch die ersten Bilder von Nazis, die aus einer Sitzblockade weggetragen werden, produziert. Genau, die Rassistinnen haben auch mit ihren Taktiken, also meines Erachtens, immer öfters Erfolg. Also zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus dem Juli in Mainstockach, da gab es Gerüchte, sozusagen die Leute in der Unterkunft würden ihren Müll nicht ordentlich trennen. Es gab aber auch ein Gerücht, dass eine Frau belästigt worden sei. Es gab Beschwerden wegen Ruhestörung. Da hat sich dann ein Mob von so 300 Leuten formiert in einem Dorf, was 2000 Einwohner hat, und haben sich zum Teil bewaffnet vor diesem Haus eben versammelt, mit dem Erfolg, dass die Leute dann aus dieser Unterkunft wegverlegt werden mussten. Ja, also generell kann man sagen, dass sich da so ein ziemliches Panorama von Aktionsformen etabliert hat. So, wenn man mal so ein bisschen so eine Skala von soft bis harten Methoden aufmachen will, kann man vielleicht so ungefähr so vorgehen oder folgende Kategorien aufzählen. Also einmal gibt es so rechtsstaatliche Methoden, also Klagen, Petitionen, Unterschriften werden gesammelt. Oder die Kommunen ändern Bauverordnungen, damit diese Gebäude, wo eine Unterkunft reinkommen soll, dann nicht mehr genutzt werden können. Dann gibt es eben Demos, zu denen sozusagen im Voraus mobilisiert wird, die ganz normal angemeldet werden. Dann gibt es eben so spontane oder scheinbar spontane Kundgebungen, die sich oft zu so einer Form von so Bürgertreffs entwickeln, wo die Leute halt mit Bier und allem drum und dran auflaufen. Aus denen entwickelt sich dann eben zum Teil so dieser zivile Ungehorsam, also dass eben ankommende Busse mit Geflüchteten blockiert werden oder Blockaden direkt vor den Unterkünften durchgezogen werden, wie das jetzt in Sachsen schon in mindestens 5 Orten, wahrscheinlich noch in mehreren der Fall war. Dann gibt es natürlich klassisch Propaganda-Aktionen, also Graffiti, Flugblätter, diese ganzen Hetzkommentare bei Facebook, so darüber hören wir später dann nochmal was. Natürlich Sachbeschädigungen, ganz gezielt mit dem Ziel eben die Unterkünfte, die geplant sind, zu verhindern. Also es werden Unterkünfte unter Wasser gesetzt, es werden Baustellenfahrzeuge beschädigt oder die Unterkünfte werden eben in Brand gesetzt. So. Und dann natürlich, also nochmal die Stufe härter ist so geplante Angriffe, die auf Leib und Leben der Geflüchteten zielen. Also Unterkünfte, die bewohnt sind, werden beschossen oder es wird Sprengstoff direkt davor oder da drin gezündet oder es finden eben Brandanschläge statt. Genau, dazu kommt halt nochmal, dass auch so im Alltag die Hemmungen zu schwinden scheinen, dass es immer mehr so quasi spontane rassistische oder rechte Attacken gibt, so, die nicht groß geplant zu sein scheinen. Also dass Leute einfach angepöbelt werden, beleidigt werden, zusammengeschlagen werden etc. Einfach so im öffentlichen Raum, wo man das Gefühl hat, da ist so eine Stimmung, ich mache das jetzt einfach mal so. Genau, und zeitgleich demonstrieren natürlich andauernd Pegida und ähnliche Ableger, die jetzt nicht unbedingt direkt vor die Unterkünfte ziehen, aber die sich dann auch im weitesten Sinne natürlich rassistisch oder gegen Geflüchtete artikulieren. So. Ja, also man hat das Gefühl, dass so eine Enttabuisierung stattfindet, dass so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen da was zusammenkommt. Dazu sagst du ja dann gleich nochmal mehr. Und ich würde jetzt aber nochmal kurz vorher auf diese Angriffe auf die Unterkünfte im engeren Sinn eingehen und dazu ein paar Zahlen nennen. Also laut BKA, also Bundeskriminalamt, gab es bis letzte Woche 817 Straftaten gegen Unterkünfte in diesem Jahr. Wobei man sagen muss, die Zahlen liegen wahrscheinlich deutlich höher, weil das BKA immer einfach vieles nicht mitzählt so, oder vieles dann doch verschwiegen wird. Rechtesland.de, das ist so eine Seite vom Upperbits, die haben bis auch letzte Woche allein schon 118 Brandanschläge gezählt in diesem Jahr. Die Zeit, also die Wochenzeitung Die Zeit, hat sich diese BKA-Zahlen mal genauer angeschaut und daraus die Attacken genommen, bei denen Leute zu Schaden gekommen sind oder eben zu Schaden hätten kommen können, also verletzt hätten werden können oder umgebracht werden können. Das sind dann in diesem Jahr 222 Attacken und die Zeit schreibt dazu, nur in 4 Fällen haben Gerichte bisher Täter verurteilt. In weiteren 8 Fällen wurde Anklage erhoben. Das sind gerade einmal 5% aller Angriffe. In weniger als einem Viertel aller Fälle konnte die Polizei überhaupt einen Tatverdächtigen ermitteln. 11% der Verfahren wurden mittlerweile sogar ganz eingestellt und das, obwohl schon 104 Menschen bei Übergriffen verletzt wurden. Ja, genau. Und im Weiteren schreiben sie noch, von den Brandanschlägen in diesem Jahr richtete sich fast die Hälfte gegen bewohnte Unterkünfte. Es ist ein glücklicher Zufall, dass bisher niemand getötet wurde. Die Frage, die sich die Autoren von der Zeit dann stellen, ist auch so, wieso bringen diese Ermittlungen eigentlich in der Regel nichts? Wieso verlaufen die so schleppend so? Und die schreiben dann dazu, die meisten Angriffe geschehen nachts. Oft sind die Täter schnell verschwunden. In anderen Fällen wird ein Brandbeschleuniger so gründlich verteilt, dass das Feuer alle Spuren zerstört. Es melden sich kaum Zeugen. Die angegriffenen Flüchtlinge scheuen sich auszusagen und trauen der Polizei nicht. Fast nie besteht eine direkte Beziehung zwischen dem Täter und seinen Opfern. Sie kennen einander nicht. Bekennerschreiben gibt es auch nicht. Oft stoßen die Ermittler auch auf eine Mauer des Schweigens, wenn sie nach den Tätern fragen. Wenn die Gebäude noch unbewohnt sind, scheinen viele Nachbarn die Taten zu billigen. Jo, also man kann auf jeden Fall auch resümieren, dass die Angriffe mittlerweile bundesweit geschehen, so, also nicht nur in einzelnen Gegenden so, aber es gibt ganz klar eben regionale Häufungen und Unterschiede. Also wenn man sich diese schweren Angriffe mal anschaut und auf die Bevölkerungszahl umrechnet, was die Zeit gemacht hat, dann steht an der Spitze natürlich das Bundesland Sachsen, wo am meisten Angriffe passieren. Und dann folgen eben die anderen Ostbundesländer, einschließlich Berlin, wenn man das jetzt mal zum Osten zählt. Und auf Platz 7 kommt dann erst das erste Westbundesland mit Schleswig-Holstein. Und nach dieser Statistik ist dann Niedersachsen sozusagen auf dem letzten Platz so und hat eben umgerechnet auf die Bevölkerung nur ein 1/25 der schweren Angriffe zu verzeichnen, wie es in Sachsen der Fall ist. Also schon ein ziemlich eklatanter Unterschied, würde ich sagen. So zeitlich gesehen steigen die Angriffe natürlich immer mehr. In diesem Jahr war es eigentlich so, dass im ersten Halbjahr es ungefähr so ein Brandanschlag pro Woche gab und seitdem eigentlich fast jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag eine Unterkunft brennt. Eklatanter ist aber der Anstieg, wenn man sich so über die letzten Jahre anschaut. Also wenn man sich nochmal diese BKA-Zahlen nimmt, dann sind irgendwie in 2011 gab es nur 18 Angriffe angeblich, 2012 24, 2013 55, 2014 198 und eben dieses Jahr diese 817. Das heißt, innerhalb der letzten 4 Jahre hat sich die Zahl der Anschläge ungefähr vervierzigfacht. Also ziemlich enormer Anstieg. Genau, und rechtesland.de schreibt dazu, dass diese Zahlen eben eigentlich ab dem Punkt gestiegen sind, wo, oder so radikal gestiegen sind, wo Pegida und deren Ableger so stark geworden sind und dann auch in der Medienöffentlichkeit so präsent waren. Ja, so viel erstmal zur Empirie der Anschläge, würde ich sagen. Zeigen wir jetzt das Video? Wir zeigen jetzt ein Video und brauchen hier technische Hilfe. Soll ich es einfach abspielen? Mhm, genau. Ja. Aber kann man das noch groß machen? Oder? Ja. Sollen wir nochmal was sagen? Genau, das ist, ach, ein, ja. Das ist ein Ausschnitt aus so einem Video aus Freital. Kennen wahrscheinlich einige von euch im Sommer. Genau, um so für die, die es noch nicht kennen, so einen Eindruck zu bekommen, wer da, also wie sich der Mob auf der Straße da zusammengesetzt hat. Und wie die so agiert haben. Soll ich? Ja. Wir wollen das Einhundert! Wir wollen das Einhundert! Wir wollen das Einhundert! Wir wollen das Einhundert! Wir wollen das Einhundert! Wir wollen das Einhundert! Wir wollen das Einhundert! Thank you. Genau, das haben wir jetzt nochmal gezeigt, um so ein, also ein Beispiel zu geben, wie sich dieser Mob zusammensetzt. Genau, das habt ihr ja gesehen, ne? Es waren irgendwie sozusagen erst so die Leute, die immer als besorgte BürgerInnen bezeichnet werden, also sozusagen so, die aussehen wie Mutti und Vati und die Leute von nebenan, und dann kommen halt die organisierten Nazis dazu, und es gibt so ein gutes Gemengelage. Wir haben uns, also das ist so ein Eindruck oder ein Beispiel aus Freital. Freital war ja sehr viel im Sommer in der Presse auch, und irgendwie also ein Beispiel, wo sozusagen einfach der Mob gewütet hat vor einer geplanten Unterkunft. Wir haben uns als Gruppe haben länger die Frage diskutiert, wie, was passiert da gerade und wie kann man diese Leute bezeichnen, diese Form von Mobilisierung und Organisierung bezeichnen. Genau, und wie kann man das irgendwie zusammenbringen, was da gerade passiert? Und das versuche ich mal kurz, oder da so einen Einblick in unseren Diskussionsprozess zu geben, sozusagen. Genau, was auch schon gerade so ein bisschen gesagt wurde, ist ja, es gibt so unterschiedliche Formen von Organisierung, die sozusagen in den letzten Jahren aufgekommen sind. Pegida ist ein großes Phänomen, was nachhaltig Auswirkungen hatte. Dann diese unzähligen Nein zum Heim-Initiativen, das sogenannte Bürgerinitiativen, die sich eben vor allem auf Facebook ihren Ursprung haben und da organisieren, aber dann eben auch aktiv auf der Straße werden. Aber eben auch die AfD als parteipolitische Akteur in dem ganzen Gemengelage. Und irgendwas in dem Video, was man da auch nochmal ganz gut gesehen hat, auch so, ne, so Querfronten, die da entstehen. Also ihr habt ja wahrscheinlich die Russlandfahne gesehen, es gab so eine Anti-NATO-Fahne und so weiter. Parolen gegen die USA, also irgendwie, da kommen unterschiedliche Komponenten zusammen. Und in den Bewegungen insgesamt gibt es eben so ein Zusammenspiel von diesen vermeintlich besorgten Bürgern und Bürgerinnen, diesen ganz normalen Leuten sozusagen und organisierten Nazis. Das ist so regional eben verschieden, wie stark organisierte Nazis auch da aktiv werden sozusagen. Aber auch bei diesen, also wir würden sagen, dass man auch bei diesen BürgerInnen von so einer neuen Form von Organisierung eben sprechen kann und auch eine Radikalisierung, die da gerade passiert, was beispielsweise eben bei Demos wie der großen AfD-Demo vor ein paar Wochen in Berlin irgendwie ganz gut sichtbar wird. Genau, um so dieses Verhältnis von normalen BürgerInnen und Nazis nochmal so an Beispielen zu zeigen. Es gab beispielsweise im Februar diesen Jahres einen Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft für Geflüchtete in Escheburg in Schleswig-Holstein. Das ist so ein Nest irgendwo in Schleswig-Holstein. Und da wurde ausnahmsweise der Täter mal gefasst, und das war ein Finanzbeamter der Stadt, der sozusagen dann auch die Tat gestanden hat. Also ein Beispiel für, das ist ja mehr Mitte der Gesellschaft, geht ja dann irgendwie kaum noch. Oder ein anderes Beispiel, wo Mobilisierungen oder gegen Unterkünfte für Geflüchtete auch stark von Nazis genutzt werden, ist eben Berlin. Ne? Es gibt jetzt wieder aktuell Mobilisierungen vor einer Unterkunft in der Turnhalle in Marzahn, in der Klinikerstraße, die eben ganz, wo die Kundgebungen, Demos von der NPD angemeldet werden. Sebastian Schmidtke und andere bekannte Nazis eben da auch ganz stark aktiv sind. Und zum Beispiel in Marzahn jetzt auch wieder, also das ist in den letzten Jahren ja schon, gab es immer wieder diese sogenannten Mahnwachen und Demos, die eben stark von Nazis durchgeführt wurden. Genau, so grundsätzlich zu diesen Nein zum Heim-Initiativen, wie sie jetzt, also wie man die sozusagen so als Namen zusammenfassen kann, die haben unterschiedlichen Namen. Manchmal heißen die Bürgerinitiative XY, manchmal heißen die XY wehrt sich gegen Asylmissbrauch oder auch Widerstand XY, zum Beispiel Widerstand Karlsruhe, gibt es bei Facebook. Diese Innis versuchen, organisieren sich eben als so BürgerInnen-Initiativen, versuchen damit auch so eine gewisse Bürgernähe, BürgerInnen-Nähe nach außen zu tragen und können damit eben auch so unterschiedliche Spektren verbinden und auch eine Organisierung von so NachbarInnen möglich machen. Und diese Innis gibt es ja nicht erst seit diesem Jahr, die gibt es ja jetzt irgendwie tatsächlich auch schon seit mindestens 2 Jahren. Und irgendwie so der erste größere bekannte Fall war ja Schneeberg im Winter 2013 mit diesen Lichtelläufen, die dort passiert sind. Facebook hat in diesen ganzen unterschiedlichen Formen oder spielt in den ganzen unterschiedlichen Formen von Mobilisierung eine ganz wichtige Rolle. Das wurde auch schon gesagt. So um so ein paar also Zahlen zu sagen, so Monitoringstellen gehen davon aus, dass es aktuell ungefähr 225 Nein zum Heim-Seiten auf Facebook gibt mit durchschnittlich 1500 Likes. Da sind oft auch mehr Likes. Und diese Seiten sind eben so Foren für krasse, offensichtliche, offensive, rassistische Hetze gegen Geflüchtete. Da passieren Beobachtungen von Unterkünften, das heißt, da werden irgendwie wenn Unterkünfte, von, in denen Geflüchtete leben, aktiv beobachtet. Es werden offen Lügen verbreitet, rassistische Ressentiments verbreitet. Es wird beispielsweise über also Falschmeldungen geteilt und produziert, über Diebstähle, über Vergewaltigungen und so weiter. Und mit also Facebook wird sozusagen als Medium genutzt, um so eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, was ja auch irgendwie gut passt in dieses Bild von Lügenpresse, was ja in diesen ganzen Mobilisierungen auch immer so kommuniziert wird. Das heißt, es wird irgendwie so als Medium zur Verbreitung von falschen Informationen genutzt und damit erfährt das ja halt auch immer wieder so eine Selbstbestätigung, ne? in der Abgrenzung gegen die vermeintliche Lügenpresse, die halt Quatsch erzählt. Und Facebook hat eben da auch eine wichtige Funktion, sozusagen erfolgreiche Methoden von Mobilisierungen zu verbreiten und auch es, sozusagen den Erfahrungsaustausch zu gewährleisten. Zum Beispiel wie erfolgreiche Blockaden vor Unterkünften, die stattgefunden haben. Beispiel ist das in Dresden-Übelgau gab es ja lange diese Blockaden, das wurde ja auch schon gesagt. Und das wurde von der Nein zum Heim-Seite in Laubegast, noch so ein anderer schlimmer Stadtteil in Dresden, sozusagen, darauf wurde positiv Bezug genommen und die haben sich getroffen und gab sozusagen so einen Austausch über Erfahrungen, wie man möglichst lange so eine Unterkunft verhindern kann. Das heißt, irgendwie diese Foren sind eben auch so ein Medium zu einer gegenseitigen Bestärkung und Bestätigung und haben auch eine krasse Vernetzungsfunktion auf diesen Seiten und durch diese Likes, die auch immer wieder, die liken sich alle gegenseitig, da entsteht so ein Gefühl von Stärke, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl unter diesen Nutzerinnen und es wird eben aber auch ganz klar eine Handlungsbereitschaft erzeugt. Das heißt, es ist nicht nur eine digitale Hetze, sondern das hat auch Auswirkungen in der Realität auf der Straße. Vielleicht noch so ein Beispiel. Es gab die Seite Nein zur Erstaufnahmeeinrichtung in Einsiedel, da wurde ja auch schon drüber gesprochen, wo es diese Blockaden gab und dann noch Bäume im Wald umgeschubst wurden, damit, weil es das Gerücht gab, dass die Geflüchteten mit Panzern dahin gebracht werden. Da wurde zum Beispiel gefeiert, also der einmalige Erfolg gefeiert, dass die geplante Erstaufnahmeeinrichtung seit über 2 Monaten verhindert wurde. Also das wird auch so kommuniziert und sozusagen zum Nachahmen angeregt. Genau, diese digitale Mobilisierung, das habe ich auch gerade schon gesagt, wird von direkten und öffentlichen Aktionen begleitet. Flugblätter werden verteilt, es wird so zu Kundgebungen und auch noch über Flyer aufgerufen. Es kommt eben zu Versammlungen vor den geplanten oder existierenden Unterkünften oder auch vor den regionalen Parlamenten. Es kommt zu unterschiedlichen Formen von Hetze, vor allem auch in diesen Bürgerinformationsveranstaltungen, was auch so wichtige, unserer Einschätzung nach wichtige Foren sind, wo diese Leute sich organisieren können und irgendwie zusammentreffen. Und es gibt eben Angriffe, Brandanschläge und so weiter. Diese sogenannten Bürgerinformationsveranstaltungen erfüllen unserer Meinung nach eben eine wichtige Funktion in dieser ganzen Mobilisierung, weil die Leute, die sonst irgendwie digital vernetzt sind, dort aufeinandertreffen können. Und das ist so ein wichtiges Element in der Organisierung. Das sind so Veranstaltungen, die, wisst ihr wahrscheinlich, die vor an diesen Orten, wo Unterkünfte geplant werden, einberufen werden. Und die haben sozusagen das Ziel, dass AnwohnerInnen demokratisch einbezogen werden sollen in Entscheidungsprozesse von PolitikerInnen. Aber das sind eben Orte, an denen offene rassistische Hetze passiert, Heidenau zum Beispiel und so weiter. Und weshalb unserer Meinung nach diese Veranstaltungen eben auch als Mobilisierungsfaktor sehr ernst zu nehmen sind. Genau, vielleicht noch ganz kurz was zu Pegida. Wisst ihr wahrscheinlich alles schon. Pegida ist ein ganz wichtiger Akteur in diesen ganzen Mobilisierungen. Es gab ja jetzt am 19. Oktober den Jahrestag von Pegida, wo mal wieder schätzungsweise 15.000 Menschen auf der Straße waren. Und Pegida in Dresden hat so eine Vorreiterrolle und ist auch die größte Organisierungsform in dem Bereich. Es gibt diese kleineren regionalen Ableger wie Legida in Leipzig oder eben MVGida in Mecklenburg-Vorpommern, die auch, so in meiner Einschätzung, in den letzten Wochen und Monaten, also vor allem MVGida, eben ganz stark in so Mobilisierungen, Organisierung von so Demos und so weiter und Protesten involviert waren. Und Pegida ist eben nochmal als Phänomen, hat unserer Meinung nach eben so eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle in so einer, für so eine Diskursverschiebung, die gerade passiert ist und irgendwie so eine Beeinflussung von so einem gesamtgesellschaftlichen, rassistischen Diskurs um die Themen Asyl und Geflüchtete. Und ich habe irgendwie neulich im AIB den Begriff Pegida-Effekt gelesen und fand das irgendwie ganz treffend, dass sozusagen das sowohl so ein, wie Pegida und die Berichterstattung um Pegida diesen gesamtgesellschaftlichen Diskurs geprägt hat, aber auch, dass Pegida als sozusagen durch die Präsenz, reale Präsenz, mediale Präsenz, eben auch Ausgangspunkt waren für weitere Formen von Organisierung und auch für reale rassistische Angriffe Pegida, also die zum Beispiel direkt nach Pegida-Demonstrationen in Dresden passiert sind. Genau. Und die AfD, vielleicht noch kurz was zur AfD, die ja lange irgendwie oder eine Weile lang nicht so richtig ernst genommen wurde, hatte ich so den Eindruck. Die AfD ist eben so eine, erfüllt so eine Scharnierfunktion zwischen so organisierten Neonazis und diesen rassistisch mobilisierten BürgerInnen, so der parteipolitische Arm, hat damit natürlich auch nochmal andere Ressourcen und so weiter und ist damit eben zentraler Bestandteil der gegenwärtigen rassistischen Massenbewegung. Die AfD hat ja ihre Herbstoffensive durchgeführt. In Berlin gab es eine Demo mit schätzungsweise 5.000 TeilnehmerInnen. Und im Herbst, also davor, gab es schon in Erfurt wöchentliche Demonstrationen mit auch mehreren tausend Leuten. Das heißt, die AfD spielt also auch in regional, war der Zulauf sehr unterschiedlich, aber an einigen Orten hat die AfD da auch auf jeden Fall einen sehr großen Mobilisierungseffekt gehabt. Und irgendwie kann man schon sagen, dass sozusagen diese unterschiedlichen, also das sind alles Ausdrucksformen von so einer rassistischen oder völkischen Massenbewegung und dass diese man kann schon immer sagen, dass diese Bewegungen so ein Stück weit arbeitsteilig vorgehen, ne? Also sozusagen mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten und auch unterschiedlichen Spektren, die sie ansprechen. wo Sachsen mal wieder irgendwie so ein gutes Beispiel dafür ist, weil dort ja, alle Bewegungen sehr stark sind. Genau, wir haben uns überlegt oder wir haben darüber diskutiert, wie eigentlich diese Bewegungen jetzt bezeichnet werden können. Wir haben lange irgendwie von rassistischen Mobilisierungen gesprochen, haben irgendwann aber auch vor allem mit Blick auf so diese Querfront, dieses Querfront-Phänomen irgendwie überlegt, naja, so ganz trifft es das nicht. Es gibt auch irgendwie dieser Begriff Rechtspopulismus, der vor allem für die AfD oft verwendet wird, den wir auch problematisch finden, weil er eben eher auf so eine Form von Politik oder so einen Politikstil abzielt und irgendwie auch dieses Rechts-Links-Schema da auch eben nicht zutreffend ist, sondern irgendwie wir tatsächlich eben eine inhaltliche Analyse vornehmen wollen. Und wir haben dann diskutiert und uns dafür entschieden, weil diesen Begriff der völkischen Bewegung anzunehmen oder als Beschreibung sozusagen anzubieten, wo eine inhaltliche Analyse dieser unterschiedlichen Bewegungen eben möglich ist. Das heißt, dass sozusagen also in diesem Begriff völkische Bewegung deutlich wird, dass das, was diese unterschiedlichen Organisationen oder Formen von Organisierung, Formen von Mobilisierung eben auch verbindet, ist so eine Idee von so einer Volksgemeinschaft, die als homogen und vermeintlich rein imaginiert wird und die als bedroht von außen wahrgenommen wird und die Bedrohung eben durch alles, was irgendwie als fremd zugeschrieben wird und durch unterschiedliche, ne, was dann eben unterschiedlich gefüllt werden kann, aktuell eben besonders durch das Bild von Geflüchteten oder sozusagen dem so ein die Idee und das Bild eines organisch natürlichen Volkskörpers und auch Volkswillens entgegengestellt wird. Das heißt, dass sozusagen dieses Bild von Volksgemeinschaft oder von einer völkischen Bewegung schafft es dann eben auch so unterschiedliche reaktionäre Ideologien zusammenzubringen, also wie eben klar so unterschiedliche Formen von Rassismus, ein Antisemitismus, der auch in diesen Bewegungen in unterschiedlicher Form auftritt, so eine klar ganz starke anti-linke und auch anti-westliche Ideologie, aber eben auch so dieses ganze Thema, ne, so Geschlechterrollen oder wie das bei der AfD beispielsweise bezeichnet wird, so der Kampf gegen Genderismus. Es gab ja auch diese besorgte Elternbewegung in Stuttgart vor allem. Und sozusagen, dass es aus unserer Perspektive sinnvoll ist, das zusammenzudenken und irgendwie in diesen Begriff von völkischer Bewegung eben zusammenzubringen. Und dass sozusagen auf der einen Seite so dieses Volk als scheinbar natürliche, organische Einheit steht, das bedroht ist durch so einen gesellschaftlichen Pluralismus oder als bedroht wahrgenommen wird durch eine pluralistische Gesellschaft, die dann eben auch zum Feindbild wird. Genau. Und Rassismus spielt darin für uns eine ganz zentrale Rolle ist ein zentraler Bestandteil und auch für dieses Element von Gemeinschaftsstiftung. Aber es ist eben nicht nur Rassismus, sondern da kommt noch mehr zusammen. Aber das können wir dann gerne nochmal diskutieren und weiter besprechen. Bin ich jetzt dran? Mach's an. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz versuchen, mit so einem Konzept so zu erklären, wieso vielleicht die Leute darauf kommen, so einen Scheiße zu vertreten. Und dann nochmal versuchen, diese völkische Mobilisierung in so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen. Und dann sagst du ja nochmal was dazu, was machen wir jetzt eigentlich dagegen? So. Ja. Genau, also wieso kommen die Leute darauf sozusagen auf dieses so autoritäre Treten nach ganz unten so gegenüber Leuten, die eigentlich ziemlich ohnmächtig und schutzlos sind? Also ich kann das jetzt nur super verkürzt machen, aber wir haben eben so ein Konzept diskutiert, das vielleicht eine gewisse Erklärung bietet, nämlich das Konzept der konformistischen Revolte. Das ist ein Begriff aus der kritischen Theorie, wo zwar das Wort Revolte auftaucht, aber das eigentliche Ziel von solchen Aktionen ist eben nicht Revolution oder Gesellschaftsveränderung, sondern ein Erhalt des Status quo. So. Es ist ja so, kurz gesagt, dass die Leute im Kapitalismus oder in der bürgerlichen Gesellschaft ja erstmal existenziell vom Staat, von Kapital abhängig sind, so. also sowohl materiell als auch in einem weiteren Sinne abhängig sind. Und das heißt, diese Autoritäten, von denen man abhängig ist, die werden so in das eigene Selbstbild aufgenommen. So, also so ein gesellschaftlicher Zwang, wie dass man eben arbeiten gehen muss, um zu überleben, der wird dann nicht als solches benannt, sondern so als eigener Wert erfahren und verteidigt. So, also ich liebe meine Arbeit oder zumindest, ja, Arbeit muss halt sein, ist halt so, ne? Das heißt, dann letztendlich werden so Aggressionen, die sich aus so einer herrschaftlichen Gesellschaft entwickeln, nicht gegen die externen Autoritäten gerichtet, sondern eben verdrängt und auf die anderen als schwächer wahrgenommen projiziert, um nicht in Konflikt mit der Autorität zu kommen. Das heißt, daraus ergibt sich dann eben diese konformistische Revolte. Die Leute gehen ja eben explizit als besorgte Bürgerinnen auf die Straße so und rufen danach, dass der Staat so diese Autorität, die ihm im Moment scheinbar verloren gegangen ist, so, weil die Leute davon ausgehen, der Staat ist ja machtlos, der kann gar nichts tun gerade gegen diese Flüchtlingswelle, dass der Staat diese Autorität wiederherstellt. So. Und ich denke, so bei Pegida, was du ja gesagt hast, sieht man diese Ambivalenz auch ganz gut. So. Also einerseits sind die Leute da total aggressiv, so reden gegen die da oben, die Volksverräter an. So. Und andererseits fordern sie ja genau dieselben Leute dazu auf, dass sie hart durchgreifen sollen. So. Also es gibt ja auch diese Sprechchöre, abschieben, abschieben zum Beispiel. Und auch so die Form eigentlich, wie Pegida sich organisiert. Also die nennen das ja Spaziergänge. Das ist ja so ein ganz bürgerliches Format, eigentlich so ein Spaziergang. Und gleichzeitig kommt es ja immer wieder zu Gewaltaufrufen und zu Gewalttaten. So. Also so, dass letztendlich man ja bei Pegida sagen kann, da gehen so Sparkassendirektor und Hooligan Hand in Hand zusammen. Und bei der AfD ist es letztendlich ähnlich, denke ich. Also einerseits schimpfen deren Anhängerinnen immer wieder so auf die Elite, auf die Politikerkaste und so weiter. Und andererseits wird ja die Partei, also die AfD, genau von dieser Elite geführt, also von Rechtsanwälten, von Selbstständigen, von Professoren und so weiter. Und das könnte man eben noch für andere Beispiele ausbuchstabieren. Also zum Beispiel bei Freiwill, diese Band, die sich einerseits so als Rebellen verkaufen und andererseits auch immer so als die anständigen, für Ordnung und Sauberkeit sorgenden Schwiegermuttertypen. So. Ja, vielleicht so viel noch als Nachklang dazu. Und jetzt würde ich nochmal versuchen zu schauen, wie passen so diese ganzen Anschläge und diese völkische Bewegung, die gerade so skizziert wurde, so gesamtgesellschaftlich rein und was ist da eigentlich so in diesem Jahr passiert. Also oberflächlich betrachtet könnte man ja sagen, es gibt so zwei politische Blöcke, so einmal dieses skizzierte Lager der völkischen Mobilisierung und von der Abschottung, was so quasi von ganz rechts außen NPD über AfD und CSU reicht bis hin zu Teilen von CDU, SPD und der Landes- und Kommunalpolitik, wo immer so der Ruf ist, dicht machen quasi. Und andererseits dann dieses Lager der Willkommenskultur, wo man sagt, wir schaffen das so, wo man sich scheinbar für offene Grenzen und so für eine humanitäre Behandlung der Geflüchteten ausspricht. Also quasi dieser Merkel-Flügel der CDU, die Grünen, die Linkspartei, die Zivilgesellschaft so. Ich würde jetzt das mal kurz nochmal versuchen, kritisch anzuschauen. Also bei der Willkommenskultur kann man, denke ich, so eine Trennung machen. Einerseits Willkommenskultur von unten, wo es ja schon seit einigen Jahren eigentlich viele ehrenamtlichen Initiativen gibt, die so sozialarbeiterisch tätig sind in den Unterkünften oder in den Stadtteilen, so, die oft natürlich im Alltag so eine wichtige Unterstützung für die Geflüchteten leisten, die aber häufig auch so paternalistisch strukturiert sind. Wo da jetzt die Zeit nicht reicht, um das näher zu erklären, das können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren. Und neben dieser Willkommenskultur von unten gibt es so eine Willkommenskultur von oben, wo der Begriff sehr stark aus so einer Verwertungsperspektive genutzt wird. Zum Beispiel gibt es so eine gemeinsame Erklärung von Gewerkschaftsbund und Arbeitgeberverbänden, wo die sagen, Zitat, sie sehen in der Förderung einer Willkommenskultur für qualifizierte Fachkräfte aus aller Welt einen entscheidenden Faktor für mehr wirtschaftliche Dynamik und Beschäftigungsmöglichkeiten. Und in dem Zug wurden ja zum Beispiel auch in den Ausländerbehörden solche Welcome-Center eingeführt für besonders qualifizierte Einwanderinnen. Ja, das gipfelte dann ja so darin, wenn ihr euch erinnert, im August, September gab es so diese absurden Bilder von diesen Laola-Wellen an Bahnhöfen, wenn da so Züge mit Geflüchteten ankamen. Es gab diese Rede von Sommermärchen der Solidarität und Willkommensweltmeister etc. Und ich denke, Merkel hat da mit diesem Wir schaffen das sozusagen diese Willkommenskultur von oben und von unten so miteinander verbunden. So, weil einerseits hieß es dann auch plötzlich so in zum Beispiel der Tageszeitung Die Welt, die ja eher eine rechte Ausrichtung hat, Flüchtlingsstrom schiebt die deutsche Wirtschaft an. Und im Asylrecht wurde auch festgeschrieben, dass Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive frühzeitig in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Und andererseits wurden halt diese Willkommensinitiativen, die bisher aus meiner Sicht eher so ein bisschen individuell gewuchert sind, so lokal, die wurden plötzlich eben mit, von Merkel mit so einem offiziellen Staatsauftrag hier, ihr macht das jetzt für uns quasi versehen. Ja, also wir finden, dass natürlich dieses Verteilen von Hilfsgütern irgendwie notwendig war oder vielleicht auch ist, um immerhin den Leuten ein gewisses Überleben oder Leben zu ermöglichen, so. Aber andererseits ist es natürlich total problematisch, wenn dann auf einmal Privatpersonen solche Aufgabe übernehmen, denen der Staat eigentlich nachkommen sollte und damit so eine Neoliberalisierung von Flüchtlingspolitik stattfindet. Weil diese Hilfeleistungen, die diese ganzen Ehrenamtlichen geben, ist eigentlich mittlerweile schon zum Bestandteil des Kalküls von Staat und Kommunen geworden. Also zum Beispiel gab es so vor ein paar Wochen in Berlin den Fall, da hat einfach ein Betreiber so eine Unterkunft aufgemacht, eine Turnhalle, die Leute reingesteckt, zwei Securities hingestellt und sonst keine Infrastruktur und dachte, ja, die Ehrenamtlichen werden schon kommen und dann so das Essen austeilen etc. machen. Also damit wird halt generell auch das Asylrecht, was ja eigentlich ein Grundrecht ist, sozusagen wie so eine humanitäre Geste verkauft, so auf die eigentlich gar kein rechtlicher Anspruch besteht. Genau, und gleichzeitig zu diesem ganzen Willkommenskultur-Sommermärchen wurden dann ja schnell auch wieder im September die Grenzkontrollen eingeführt. Es gab dann diese Diskussion, Transitzonen und Hotspots einzurichten, so. Und der Sommer der Solidarität war dann eigentlich auch schnell vorbei und wurde dann schnell durch die Flüchtlingskrise oder die Rede von der Flüchtlingskrise abgelöst. Ja, seitdem gibt es ja eigentlich dauernd diesen Diskurs, wo immer von Flüchtlingswelle oder von Strom oder von Flut geredet wird, also diesen ganzen Naturkatastrophenmetaphern und davon, dass die Kommunen überfordert seien oder sogar ganz Deutschland ist überfordert so. Und darin ist dann auch so ein Diskurs, den es vorher zumindest teilweise gab in der Öffentlichkeit, dass Leute irgendwie menschenwürdig oder dezentral auch untergebracht werden sollen, komplett untergegangen. Also es hat ja in Berlin angefangen mit Containerlagern, dann zum Beispiel in Heidenau, das war ja so ein Baumarkt für 600 Leute, wo die Geflüchteten untergebracht werden sollten. Jetzt werden Messehallen aufgemacht ohne Tageslicht und Belüftung, so. Die Zeltlager sind immer noch offen, werden auch im Winter zum Teil noch genutzt bei Minusgraden. Und in Tempelhof werden ja jetzt die Hangars genutzt, wo es überhaupt keine sanitäre Ausstattung und keine Privatsphäre gibt. Genau, also von Lageso, denke ich, müssen wir jetzt hier nichts erzählen, das kennt ihr ja wahrscheinlich. Aber nicht nur eben diese Unterbringung ist repressiv, sondern das Asylrecht selbst wurde auch in diesem Jahr immer stärker verschärft, so. Also es gab zwei Gesetzespakete, die durchgegangen sind und das dritte ist aktuell noch in Vorbereitung. Ich sage nur ein paar Stichworte, ich bin da jetzt auch nicht so juristisch ausgefuchst drin. Also die Unterbringung in den Erstaufnahmeunterkünften wurde von 3 auf 6 Monate verlängert. Die Residenzpflicht und das Sachleistungsprinzip wurde wieder eingeführt. Dann Albanien, Kosovo, Montenegro wurden zu sicheren Drittstaaten eingestuft. Geplant ist auch, dass wenn Geflüchtete gegen die Residenzpflicht verstoßen, dass sie dann das Asyl verweigert bekommen können. Und eigentlich alle Geflüchteten oder mehr oder weniger sollen so einem beschleunigten Asylverfahren unterworfen werden, wie es vorher nur an Flughäfen der Fall war. Und der Familiennachzug soll eben auch auf Jahre hinaus verunmöglicht werden. Die CSU freut sich bekanntermaßen und schreibt, Zitat, zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen haben wir nun die schärfsten Regeln, die es jemals in unserem Lande gab. So, also ein großer Stolz auf diese Leistung. Jetzt neu gibt es so eine Diskussion, dass Frontex Einsätze fahren dürfen soll in Ländern, die dafür gar nicht ihre Zustimmung gegeben haben. Also dass die EU beschließen kann, zum Beispiel in Griechenland Frontex einzusetzen, obwohl die griechische Regierung sich dagegen ausspricht. Genau, das wäre nochmal eine Verschärfung. Und das, obwohl es in diesem Jahr schon über 3.500 Geflüchtete gab, die im Mittelmeer ertrunken sind. Ja, ich denke, wichtig ist halt zu sehen, dass diese Regelung natürlich von diesem Block der völkischen Abschottung quasi so forciert oder angestoßen und durchgesetzt wurden. Aber auch von diesem quasi Block der Willkommenskultur mitgetragen wurden. Und das eben nicht nur von Merkel, sondern ja natürlich auch von SPD und Grünen und auch von Teilen der Linkspartei. Also zum Beispiel Dieter Dehm oder Oskar Lafontaine, die sprechen sich immer wieder gegen unlimitierten Flüchtlingsstrom aus. So. Es gab gleichzeitig eben auch keinen wirklich großartigen öffentlichen Protest dagegen. Also 92 sind damals gegen diese Asylrechtsverschärfung noch 100.000 in Bonn auf die Straße gegangen und haben versucht, den Bundestag zu blockieren. Und dieses Jahr waren das ja eigentlich immer nur ein paar hundert oder 1.000, 2.000 Leute vielleicht mal. Also die Zivilgesellschaft und diese Willkommensinitiativen sind eigentlich ziemlich passiv geblieben so, oder haben vielleicht mal eine Pressemitteilung verfasst. Ja, genau. Also das war so ein kleiner Exkurs, wie geht eigentlich sozusagen die Politik konkret mit Geflüchteten um, politisch und rechtlich. Und ich würde jetzt nochmal darauf eingehen, wie geht die Politik eigentlich mit den rassistischen, völkischen Mobilisierungen um. Also auf den Seiten der Rassistinnen gibt es ja diese auffällige Kommunikationsstrategie, immer von ihren Ängsten und Sorgen zu sprechen. Also Ängsten und Sorgen vor Müll, vor Lärmbelästigung, vor Kriminalität und so weiter. Aus Angst werden dann eben auch Brandanschläge verübt, wie zum Beispiel in Escheburg, von dem du erzählt hast. Da hat der Täter auch gesagt, er hätte Angst um das Schöne und um die Idylle gehabt und vor der falschen Mülltrennung und vor den irakischen Männern in Saft und Kraft, die da gekommen wären sonst. Genau. Auch Politiker greifen das dann eben auf und nutzen das so als Erklärungsansatz. Ich glaube, also muss ich jetzt gar nicht aufzählen, aber so ungefähr jeder deutsche Politiker dieses Jahr von AfD bis Grünen und Linkspartei hat wohl schon mal von berechtigten und Ängsten und Sorgen der Bürger gesprochen in diesem Jahr. Und darüber können eben so diese Themen Asyl, Islam in der Öffentlichkeit platziert werden und diesen ganzen Akteurinnen von Pegida und Nein zum Heim-Initiativen wird so eine mediale Plattform geboten. Gleichzeitig wird eben auch so eine Trennung aufgemacht. Also Sigmar Gabriel zum Beispiel, der dann ja so gegen dieses undeutsche Pack in Heidenau gepoltert hat, also gegen die Nazis dort, und der aber andererseits das Gespräch mit Pegida-Anhängern sucht und dann sagt, das seien ganz normale Dresdner mit ihren Alltagssorgen. So. Genau. In diesem Ängst- und Sorgendiskurs erscheinen also die Bürgerinnen als authentisch und legitim, als Mitte der Gesellschaft, die von den Extremistinnen und Nazikadern nur verführt würde. Die Politik inszeniert sich so als so eine Führungsmacht, die Halt gibt, als so eine gute und reife Autorität. Und damit werden einerseits die Rassistinnen so verniedlicht, infantilisiert und als bewusst Handelnde eigentlich nicht mehr ernst genommen. Und andererseits wird eben so ein öffentlicher Raum für Rassismus geschaffen. Und zum Dritten wird eben die Lebensrealität von Geflüchteten ausgeblendet. Also deren Ängste, die ja wirklich natürlich Angst haben müssen vor dem Rassismus hier, kommen eigentlich selten zur Sprache in der Öffentlichkeit. Jo, ich würde jetzt in meinem letzten Teil nochmal darauf eingehen, wie darüber hinaus so diese völkische Mobilisierung und der Staat zusammenhängen. Also das wird jetzt nicht erschöpfend beantwortet, aber nochmal so ein paar Punkte dazu. Also einerseits gibt es eben so einen direkten Zusammenhang zwischen den Mobilisierungen und der Reaktion darauf, vor allem durch Exekutive, also Polizei und Justiz, nämlich, dass die Mobilisierungen eigentlich in der Regel sehr zuvorkommend behandelt werden. Also es wird dann eben nicht von Versammlungen ausgegangen, die eben die Auflagen erfüllen müssen, sondern es wird als Ansammlung behandelt und die können dann einfach rumstehen so vor den Unterkünften. Es wurden von der Dresdner Polizei ja ganz lang überhöhte Teilnehmerzahlen bei Pegida angegeben. Die Angriffe aus den Demos raus wurden eigentlich in der Regel ignoriert. Es gibt bei den Anschlägen wenig Ermittlungsergebnisse. Angriffe werden oft verschwiegen oder kommen dann nach Monaten erst über irgendeine Lokalzeitung hinaus an die Öffentlichkeit. Oder die Angriffe werden zwar angegeben, aber die rassistischen Motive werden ignoriert oder verharmlost. Zum Beispiel ein Banner mit Hakenkreuzen gilt dann als asylkritisches Banner, zum Beispiel der sächsischen Polizei. Und man kann das nochmal so abgleichen. Also in Sachsen ist das wohl ziemlich Routine, vor Fußballspielen solche Gefährderansprachen präventiv zu machen. Das wird im Fußball gemacht, aber im Bereich Rassismus, Pegida, wurde das eben in diesem Jahr kein einziges Mal gemacht. So, also da gibt es anscheinend auch kein Interesse daran, im Vorfeld was zu verhüten. So. Gleichzeitig kann der Mob auch immer wieder eben direkte Zugeständnisse erringen. So. Also zum Beispiel, dass eben, wie wir es ja schon am Anfang gesagt haben, so geplante Unterkünfte dann doch nicht eingerichtet werden, weil es Protest gibt oder Geflüchtete eben in andere Ortschaften verlegt werden. Und das kennt man ja aus den 90ern, zum Beispiel in Rostock und in Hoyerswerda, wie sich der Mob dann feiert, wenn er das geschafft hat, so Leute zu vertreiben, weil es natürlich so ein Gefühl von Stärke und Durchsetzungskraft gibt. So, und daraus auch wieder Energie eben für neue Attacken gezogen werden. Ja, auch die Art der Unterbringung ist, denke ich, was so Staat und Mob oder Mobilisierung verbindet oder zusammenbringt. So. Also diese Sammelunterbringung, das ist ja geradezu eine Zielscheibe eben für Angriffe. Man weiß natürlich, wo wohnen die Geflüchteten oder wo leben die. Die sind natürlich auch oft sehr abgelegen, also gut anzugreifen, zum Teil auch in expliziten Nazi-Gegenden, wie hier in Marzahn oder eben in Sachsen. Und genau, und natürlich, wie gesagt, hat sich ja diese Art der Unterbringung immer mehr verschlechtert so. Und damit gibt man ja der Bevölkerung auch zu verstehen, dass die Geflüchteten eigentlich nichts wert sind, also nur eine Masse sind an Menschen, die man irgendwie verwalten muss, die gerade mal so ein Klappbett vielleicht bekommen, so, die man irgendwie in Baumärkte stecken kann oder in Flughafenhangars, was ja schon per se von ihrer Funktion keine Wohnorte sind, sondern Räume, wo man eigentlich Waren verkauft oder Dinge abstellt. So, also die Leute werden quasi damit schon auf so einer symbolischen Ebene als Objekte behandelt. Und dann gibt es natürlich dadurch auch immer wieder diese Spannungen, Schlägereien in den Unterkünften. Und das produziert natürlich auch solche Bilder, nach denen der Mob dann lechzt, nämlich eben dieses Stereotyp, die sind ja alle aggressiv und unzivilisiert etc. Ja, genau, mit dem Ängste- und Sorgendiskurs, das habe ich ja eigentlich gesagt. Ich denke, das ist so eine Form, wo gut vermittelt werden kann, einerseits zwischen diesem Ruf, noch mehr abzuschotten, noch mehr Leute schlechter, noch schlechter zu behandeln und andererseits aber dem durchaus hier existierenden sozusagen Wunsch, humanitär daherzukommen und auch diesem Ruf sozusagen von Kapitalfraktionen nach mehr Fachkräften für die Wirtschaft, so darüber so eine Vermittlung zu finden, indem man sozusagen die Bevölkerung und deren Ängste und Sorgen einerseits scheinbar anerkennt, aber andererseits auch so eine gewisse Grenze dann zieht, weil man ja auch sagt, das sind ja nur Gefühle, so die haben. Genau, in so einer Situation, wie ich sie jetzt skizziert habe, können sich dann eben die militanten Rassistinnen bis zu einem gewissen Grade auch als Vertreter von einem Volkswillen sehen. Genau. Bedenklich ist aber, darüber haben wir jetzt nochmal auch letztens diskutiert in unserer Gruppe, dass hier zunehmend sowas wie so eine Art innerdeutsche Parallelgesellschaften bilden. So. Also Leute, die sich dann selbst als dieses Pack auch bezeichnen oder die eben so ganz ungehemmt irgendwie auf Facebook dann Heimanzünden fordern, so. Die sich also gar nicht mehr unbedingt als Teil der Bundesrepublik verstehen, so. Und ich, also wir denken, dass es da einen Unterschied zu früher, auch zu den 90ern gibt. Die Medien sind eben nicht mehr so wie in den 90ern noch so eine externe Autorität, sondern die Leute schaffen sich selbst ihre Medien über Social Media, wo es dann einfach gar keine objektiven Instanzen mehr gibt, sondern nur noch so Propaganda und Hetze und Gerüchte. Und in diesem quasi, ich glaube, der Fachausdruck dafür ist wohl Filterblasen, habe ich letzte Woche gelernt. Also, oder Echokammern, die Leute sind halt wirklich nur noch in ihrer Community unterwegs und haben das Gefühl, alle sind mit ihnen einverstanden so und bilden sich damit so ihre eigene Autorität. Also ich habe letztens mal die Zahlen gesehen, also sowohl Pegida als auch die AfD und die NPD haben eben deutlich mehr Facebook-Freundinnen als die SPD oder die CDU. Das ist schon sehr krass und interessant. Genau, also in den 90ern brauchte es eben noch stärker diesen Startschuss durch Medien und Staat, um sowas wie ein Pogrom in Rostock-Lichtenhagen zu starten. Und mittlerweile haben wir das Gefühl, hat sich so ein quasi abgeschottetes Milieu gebildet, die Leute, die eben immer von Lügenpresse reden, was immer weniger über so zivilgesellschaftliche oder staatliche Kanäle zu erreichen ist. Und einerseits versucht der Staat eben das so ein bisschen in Bahnen zu lenken und eine gewisse Eindämmung, und andererseits findet da aber schon irgendwie so eine Form von unkontrollierter Verrohung statt und so ein Abdriften, das extrem beunruhigend ist. Ja, vielleicht können wir das nachher nochmal diskutieren, wie dieses Verhältnis von Pack und Merkel sozusagen zu fassen ist so. Und auch vielleicht nochmal diese Parallele zu den 1990ern, wo man ja das Gefühl hat, einerseits ist heutzutage Rassismus sehr präsent und andererseits man ja zum Glück sagen muss, bisher gab es da noch in der aktuellen Serie keine Ermordeten, während in den 90ern zum Teil ja 30, 40 Leute pro Jahr ermordet wurden von Nazis. Ja, damit wäre ich erstmal am Ende und übergebe noch. Genau, dann als Abschluss würden wir gerne nochmal unsere Überlegungen teilen zu der Frage, was macht man jetzt eigentlich damit? Also was sind so linke oder linksradikale Gegenstrategien im Umgang mit dieser völkischen Bewegung? Es gab ja so ein paar positive Beispiele, also beim zum Thema Proteste gegen Vorunterkünfte von Geflüchteten, Angriffe und so weiter. Es gab, also als positives Beispiel, es gab im Sommer in Leipzig, Konnewitz in Leipzig zum Beispiel, eine Blockade vor einer Unterkunft in der HTWK der Hochschule dort, wo mehrere hundert Leute sozusagen die Zugfahrt blockiert haben, als klar war, dass die Geflüchteten, die dort untergebracht waren, nach Heidenau gebracht werden sollten. Das war sozusagen kurz nachdem der Mob in Heidenau gewütet hat. Und das hat erstmal funktioniert, also als ein praktisches Beispiel von, was ist so eine Gegenstrategie, dieser Transport der Leute nach Heidenau konnte verhindert werden. Es gibt an vielen Orten Unterstützerinnengruppen, linke Unterstützerinnengruppen, die eben direkten Support für Geflüchtete organisieren. Es gibt irgendwie Bettenbörsen, Privatunterkünfte und so weiter. Also es passiert schon einiges, aber unser Eindruck ist trotzdem, dass sozusagen so eine, dass irgendwie eine Strategie oder eine wirksame Strategie im Umgang mit diesen Mobilisierungen fehlt. Also es gab so verschiedene Versuche von Vernetzung innerhalb so einer radikalen Linken in Reaktion auf diese unzähligen Brandanschläge, Angriffe und so weiter. Aber das hat irgendwie alles bisher wenig Wirksamkeit gezeigt. Das heißt, es ist irgendwie, also das Problem ist, dass es eben oft so eine leider irgendwie nicht so richtig wirksame Feuerwehrpolitik bleibt, also sozusagen der Versuch auf Angriffe, Brandanschläge und so weiter zu reagieren, mit Demos kundgeben und so weiter. Aber es gibt eben auch viele Orte, an denen einfach nichts passiert, also wo es sozusagen kein sichtbares Zeichen, keine Reaktion gibt. Wo wir uns schon irgendwie so ein bisschen gefragt haben, oder um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, ne, während es irgendwie klappt, dass 150.000 Menschen gegen TTIP auf die Straße gehen, passiert es in der aktuellen Situation nicht. Und es gibt irgendwie keine sichtbaren Reaktionen. Also, ne, ohne, ich habe nicht gesagt, dass bei TTIP nur Linksradikale waren, auf keinen Fall. Aber irgendwie, glaub, auch so gesamtgesellschaftlich gibt es ja irgendwie keine Reaktion auf die Zustände gerade. Und wo wir dann schon gemerkt haben, okay, woran liegt es? Also, und da nehmen wir uns nicht aus. Wir sind, wir kommen auch an Ressourcengrenzen. Und wo es irgendwie so ein bisschen die Frage ist, was sind eigentlich gerade die Defizite in der radikalen Linken? Liegt das an den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen? Also, es ist klar, dass Linke jetzt nicht in der Überzahl sind, ist das so eine Ressourcenfrage. Da gab es schon auch irgendwie im allgemeinen Zusammenhang, wo eine Person von uns auf dem Podium saß, gab es neulich mal die Diskussion mit einer anderen Person, ob das eigentlich sinnvoll ist, an diesen ganzen Orten, Käffern wirklich Demos zu machen oder ob das Ressourcenverschwendung ist, sozusagen. Und irgendwie mit Blick auf, naja, es ist eine linksradikale Intervention, ist eben nicht an allen Orten leistbar und macht es Sinn, trotzdem immer präsent zu sein, wo wir irgendwie schon finden, ja, und gleichzeitig ist es aber eben nicht machbar in den mit Blick auf die aktuellen Zustände. Und da ist natürlich auch irgendwie die Frage von so notwendiger und möglicher Bündnispolitik, wo sich beispielsweise auch so ein bisschen die Frage stellt, wie oder so eine Diskussion zum Umgang mit den sogenannten besorgten BürgerInnen, wie geht man aus so einer linksradikalen Perspektive mit den Leuten um, mit denen reden, mit denen nicht reden, und also wo unsere Position ist, man kann ihn nicht davon überzeugen, nicht rassistisch zu sein, sondern die entscheiden sich ja dafür, RassistInnen zu sein, deswegen kann man mit denen auch irgendwie nicht zusammenarbeiten. Und überhaupt, wie weit kann man, also ne, sozusagen so eine gesamtgesellschaftliche radikale Analyse oder Notwendigkeit dafür. Es gibt ja diese, das wurde vorhin auch schon angesprochen mit Blick auf so Willkommens-Inis und so weiter, gibt ja irgendwie auch so viel humanitäre Hilfe durch so linke Gruppen, was total notwendig war und ist. Es gab im Sommer ja auch Aktionen von so Konvois, die an die Grenze gefahren sind und Leute über die Grenze geholt haben, was ich super finde. Also sozusagen aktive Fluchthilfe. Und gleichzeitig ist so eine, diese humanitäre Hilfe durch so linksradikale Gruppen natürlich eben auch schwierig, weil es irgendwie nur immer auf einer humanitären Ebene bleibt, weil oft dann eben auch so eine klare politische Kritik fehlt oder eine Auseinandersetzung damit, was da eigentlich passiert und eben so eigentlich Staatsaufgaben übernommen werden und das, was gerade auch schon gesagt wurde, eben das sozusagen das Asylrecht zu einer humanitären Geste verkommt, was ein großes Problem ist. Ein Beispiel dafür, was wir auch in einem Text, den wir geschrieben haben, kritisiert haben, ist dieses, so der im August in Heidenau dieses sogenannte Willkommensfest organisiert, nachdem dort eben der Mob so getobt hat, was von linksradikalen Gruppen organisiert wurde, wo, was wir irgendwie problematisch finden mit Blick, ne, auf sozusagen so eine Inszenierung von einem Willkommensfest an einem Ort, wo irgendwie völlig klar ist, mit Willkommen hat das gar nichts zu tun. Das ist ein Ort, wo Geflüchtete einfach gefährdet sind, wo man sagen muss, die Leute müssen da rausgeholt werden und nicht, wir zeigen mal die gute Seite von diesem Ort und wir zeigen mal, dass es hier auch noch ein paar Leute gibt, die Geflüchtete nicht angreifen wollen. Und sozusagen so eine, das ist aus unserer Perspektive in dem Zusammenhang, also klar, die Leute Geflüchtete hatten zumindest ein paar nette Stunden, hoffentlich dort, aber irgendwie hat es auch, ist ein ganz starker Zynismus da mit drin, ne? Oder mit dabei in diesem, wir machen ein Willkommensfest an diesen Orten und es fehlt gleichzeitig eine radikale inhaltliche Kritik an der Unterkunft von Menschen in einem Baumarkt und so weiter. Genau, weil wir uns irgendwie wichtig finden, so diese Kombination zu haben, neben so einer Praxis und direkten Intervention eben auch eine Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse zu formulieren und auch das deutlich zu machen und irgendwie so einen Versuch von Diskursintervention, was wir irgendwie probieren, um irgendwie auch deutlich zu machen, was passiert da gerade, wie hängen Mob und Staat zusammen, was ist eigentlich mit dieser vermeintlichen Willkommenskultur und so weiter. Genau, noch so ein paar strategische Punkte, die wir diskutiert haben und auch erprobt haben. Sozusagen, es ist aus unserer Perspektive total wichtig, eben diesen Rassismus ernst zu nehmen und zu benennen und eben nicht, um dieses Reden von Ängsten, vermeintlichen Ängsten, Sorgen oder vermeintlichen Vorurteilen eben klar zu kritisieren. es ist aus unserer Perspektive auch sinnvoll, deutlich zu machen, was passiert da gerade, wer setzt sich da zusammen, braucht sich da zusammen und da auch irgendwie so eine klassenübergreifende Formierung eben zu zeigen, dass es eben nicht nur, also es liegt auch relativ, oder die Gefahr ist relativ groß, auf Sachsen zu fokussieren. Wir haben auch ein bisschen Sachsen-Bashing betrieben, aber es ist eben kein ostdeutsches Phänomen und es ist auch kein Phänomen von irgendwelchen vermeintlichen deklassierten Menschen, oder irgendwie vom Subproletariat, sondern das ist sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Problem und Phänomen mit unterschiedlichen Ausformungen, was wir jetzt wichtig finden, das auch mit zu beachten. Und eben in dieser ganzen in diesem ganzen Zusammenhang eben die Kritik von dem gesamtgesellschaftlichen Rassismus und dem Klima, was diese ganzen Angriffe begünstigt, und das eben auch deutlich aufzuzeigen, um sozusagen auch zu sehen, naja, ein Großteil der Bevölkerung unterstützt das zumindest schweigend und können dann eben auch keine PartnerInnen in so einer in so einer Antwort oder in so einer linken Gegenpolitik sein. Genau. Ich würde so als Abschluss, und natürlich noch ein wichtiger Punkt, so Unterstützung von Selbstorganisationen von Geflüchteten, die es ja gibt. Also der O-Platz war ein gutes Beispiel. Leider ist ja da die Unterstützung irgendwann auch deutlich geschrumpft. Es gab so die Fälle, wo Geflüchtete nicht in die Unterkunft einziehen wollten. In Chemnitz-Markersdorf war das so. Oder auch in Dresden-Übegau haben sich Leute, Geflüchtete geweigert, in diese Unterkunft einzuziehen. Und das ist irgendwie, es gab in Dresden im Sommer Proteste vor dieser Unterkunft, wo dann so Krankheiten ausgebrochen sind, wo die Zustände einfach unerträglich waren. Und da ist total wichtig, das zu unterstützen und das zu supporten, wenn es möglich ist. Und gleichzeitig irgendwie eine Organisation von Schutzstrukturen und irgendwie vor diesen Unterkünften präsent zu sein. Ich würde als Abschluss nochmal aus unserem Aufruf zitieren. Einem Aufruf, der ist vom Sommer war das, als wir eine Kundgebung in Marzahn gemacht haben. Da haben wir so ein paar Forderungen formuliert, die wir dann gerne diskutieren können. Und zwar fordern wir die Abschaffung aller Grenzen und die freie Entscheidung aller Menschen über ihren Aufenthaltsort, inklusive einer schönen und geräumigen Wohnung nach eigener Wahl. Wir fordern die konsequente Zerschlagung aller rassistischen Netzwerke und Strukturen, ob auf Facebook oder am Stammtisch, im Betrieb, im Stadtteil, in Schulen oder wo sich rassistische Deutsche sonst noch zusammenrotten. Wir fordern die Absage aller geplanten Bürgerinformationsveranstaltungen in Nähe der Unterkünfte. Deutsche haben nicht das Recht, sich ihre künftigen NachbarInnen anhand von rassistischen Kriterien auszusuchen. Stattdessen fordern wir die Einführung von Veranstaltungen, in denen Geflüchtete über die rassistischen Gefahren, die von ihren neuen NachbarInnen ausgehen, informiert werden. Wir fordern also die allgemeine Demobilisierung Deutschlands und rufen euch auf, sie gemeinsam mit uns anzugehen. Wir fordern die Umquartierung aller Rassistinnen aus Marzahn an einen abgelegenen und gut gesicherten Ort, an dem sie keine Geflüchteten angreifen können. Das ist natürlich utopisch formuliert, aber eine radikale Kritik an den Verhältnissen. Und wenn man dann tatsächlich gucken kann, wie kann das in praktischen Vorschlägen oder wie kann das praktisch aussehen, durch eine radikale Kritik, durch unversöhnliche Interventionen an Orten, wo Brandanschläge passiert sind, wie beispielsweise das in Heidenau passiert ist oder das, was in Leipzig am Wochenende passiert ist. Oder irgendwie, wenn man guckt, wie kann man sonst sozusagen Shaming-Strategien anwenden, um das Image von Orten zu versauen oder ordentlich zumindest zu beschmutzen, wenn Orte noch ein Interesse daran haben, ihr Image aufrechtzuerhalten. Genau, das wären Ideen und Ansätze von Praxis, die wir sozusagen diskutiert haben und gerne in die Runde geben wollen.